Wir, die Künstler, aber lachen. Unter diesem Titel stellen wir Ihnen ein Hörspiel von Werner Zillig vor, ein Stück über sechs Männer, die in einer Raumkapsel durch den Kosmos schweben. Die Regie führt Manfred Brückner. Welternitz schreibt Gedichte. Woher weißt du das? Ich hab's gesehen. Heute Morgen. Ich wollte mit ihm über Rosenfeld sprechen. Ich habe geklopft, aber das hat er wohl überhört. Dann bin ich in seine Kabine gegangen und er hat noch versucht, den Sichtschirm zu löschen. Aber ich hatte schon 4-5 Zeilen gelesen. Woher weißt du, dass es ein Gedicht war? Und dass Welternitz das, was auf dem Sichtschirm war, selbst geschrieben hat? Es hat eine Überschrift wie ein Gedicht. Strophen. Und dann die Sprache. Nein, es war wirklich ein Gedicht. Und ich bin auch sicher, dass er es geschrieben hat. Ich meine, er ist ja keiner, der am Vormittag Gedichte liest, im Normalzustand. Ich hoffe, dass du Unrecht hast. Ja. Und Columbus, Rosenfels und Eckstein, die sind ja ganz einwandfrei Künstler geworden. Warum sollte es nicht auch Welternitz erwischen? Bloß weil der unser Psychologe ist und eigentlich die anderen behandeln müsste? Nein. Aber ich habe Welternitz in dieser Hinsicht, ja, ich habe ihn immer für stabil gehalten, was diese Stimme angeht. Mir geht es einfach nicht in den Kopf. In der gesamten Theorie der Raumveränderung findet sich nicht der geringste Hinweis, mit dem sich diese Stimme erklären lässt. Columbus und die anderen, das waren nüchterne Leute. Sie sind untersucht worden, ehe wir hier in das Haus gegangen sind. Jahrelang. Vorbereitungen, Experimente, Tests. Wir müssen noch einmal mit Columbus sprechen. Er ist immerhin der Kommandant und wir können ja nicht antworten. Da kommt Georg. Was ist los? Ihr schweigt so philosophisch. Robert glaubt, dass du jetzt Gedichte schreibst. Ein Gedicht. Ich habe nur ein Gedicht geschrieben. Und? Du kommst wieder davon los? Die anderen wollen ja nicht mehr aufhören, seit sie diese Stimme gehört haben. Ich glaube, dass Columbus, Eckstein und Rosenfels jetzt auch wieder normal werden. Ich habe nämlich ein Experiment gemacht und etwas Interessantes herausgefunden. Hängt das mit dem Gedicht zusammen? Ja. Also die erste Idee war, dass diese Verhaltensänderung der drei viele Symptome einer akuten Hypersensibilisierung aufweist. Und solche Zustände kann man künstlich herbeiführen. Also habe ich mir überlegt, dass ich, wenn ich mir ein entsprechendes Präparat spritze, dass ich dann vielleicht auch diese Stimme höre. Weil ich aber gewusst habe, dass Rosenfels, Columbus und Eckstein von dieser Stimme nicht mehr losgekommen sind, habe ich mir das Gegenmittel zusammen mit einem Depotbinder auch gleich verabreicht. Haben wir solche Mittel dabei? Nein, aber sie lassen sich synthetisieren. Die Programme hat Cosmas drauf. Und dann hast du wirklich auch diese Stimme gehört? Ja. Hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Da ist dann plötzlich alles um mich herum, ja, wie soll ich sagen, so ganz dünn, wie durchsichtig geworden. Die Instrumente, alles war ganz unwichtig. Ich wollte nur noch warten und hören. Also ich war wie süchtig nach einer Stimme. Obwohl ich sie noch gar nicht gehört hatte. Ja, nach 5 Minuten, da ist die Stimme dann da gewesen. Und die Stimme hat dir gesagt, dass du ein Gedicht schreiben sollst? Nein, sie hat einfach angefangen zu sprechen, so ganz langsam. Und ich habe mich hingesetzt und habe das, was sie gesagt hat, aufgeschrieben. Das war so, dass ich gar nicht anders konnte. Ich musste es aufschreiben. Was war das? Können wir es mal sehen? Naja, Cosmas kann es vorlesen. Hat es noch gespeichert. Augenblick. Cosmas. Kannst du uns das Gedicht vorlesen, das ich heute Vormittag abgespeichert habe? Ja, natürlich. Dämmerung. Die großen Räume feiern laute Feste. Na, halt, warte mal. Kannst du es mit einer ziemlich dunklen Frauenstimme vorlesen? Es war nämlich eine Frauenstimme, die ich gehört habe. Mit einer dunklen Frauenstimme. Mit einer dunklen Frauenstimme. Mit einer dunklen Frauenstimme. Ist die Stimme so richtig? Dunkel genug? Ja, sehr gut. Ist nicht genau die Stimme, aber das macht nichts. Lies das Gedicht mit dieser Stimme. Dämmerung. Die großen Räume feiern laute Feste und spüren uns nur noch als leise Fragen. Die toten Herzen sind schon ohne Klagen und ruhen unruhig in der Zeit der Reste. Die leeren Berge rufen die Paläste und sind doch voll von himmelroten Plagen. Wir bleiben starr und wollen uns versagen der Göttin Nacht, die unsere Fesseln löste. Das Licht zersprengt die dunkelsten Gedanken und schickt sie fort auf Überlebensreisen zu Orten, wo die Sonnen niemals sanken. Da tausend Wölfe um die Wünsche kreisen, verzittert Wollen hinter hellen Schranken. Das Ziel ist hier und ist nicht zu erreichen. Das hast du geschrieben? Mein Gott, nein. Hab noch nie in meinem Leben Gedicht geschrieben. Diese Stimme hat mir das alles wirklich diktiert. Und du bist dann wieder von der Stimme losgekommen? Ja. Das P-Xynotin, das Gegenmittel, hat zu wirken begonnen und die Stimme ist dann ziemlich schnell verschwunden. Das bedeutet, dass wir Columbus, Rosenfels und Eckstein dieses Mittel ins Abendessen mischen und sie werden wieder normal, ja, oder? Das ist nicht so einfach. P-Xynotin, das ist ein Sedativum, das ziemlich rasch zerfällt, wenn es mit Magensäure in Berührung kommt. Wir müssten es ihnen intravenös verabreichen. Ich könnte zwar versuchen, das Xynotin so umzubauen, dass es gegen Magensäure unempfindlich wird, aber das braucht Zeit. Und die haben wir ja wohl nicht. Und freiwillig werden sich das Mittel nicht spritzen lassen. Sie wollen ja überhaupt nichts anderes mehr, als dieser Stimme zuzuhören. Tja. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben. Wir müssen ihnen notfalls das Mittel mit Gewalt verabreichen. Was macht die Kunst? Interessiert es dich? Ja, natürlich. Schreibst du immer noch diese Fabeln? Ja, aber im Augenblick mache ich vor allem Aphorismen. Die Konzentration, die für das Abfassen eines Aphorismus wichtig ist, man muss der Stimme ganz genau zuhören. Hast du ein Beispiel? Ja. Wenn der Gärtner zur Heuernte geht, leiden darunter die Blumen. Ein Aphorismus, den ich heute Morgen gehört habe. Ah ja. Etwas anderes, Randolph. Wir haben jetzt noch 2 Wochen. Dann verlassen wir den Nullraum. Kosmas kann die einzelnen Operationen nicht allein ausführen. Dafür ist er nicht programmiert. Mhm. Wenn ihr, Rosenfels, Eckstein und du, wenn ihr weiter nur für eure Kunst lebt, dann werden wir alle draufgehen. Ist euch das eigentlich klar? Nein. Was heißt nein? Wir werden den Nullraum verlassen und wir werden auf Dodona landen. Und dort werden wir eine Kolonie, in der neue große Kunstwerke entstehen werden. Es gibt ein Gegenmittel. Ihr müsst es nehmen. Wir werden sonst die Umwandlung nicht schaffen. Ich möchte nie mehr ohne die Stimme leben. Deshalb werde ich auch nichts nehmen. Randolph. Du brauchst wirklich keine Angst zu haben, Georg. Die Umwandlung und die Landung, alles wird gut gehen. Und das sagt dir auch diese Stimme? Ja, und sie weiß es. Wenn du sie hören würdest, Georg, dann wüsstest du, dass sie nicht lügt. Ja, das kann ja sein, aber bis jetzt ist nur eines sicher, dass wir, wenn wir bei der Umwandlung nicht alle an unseren Plätzen sind, der Variationsdruck wird dieses Haus hier zu Staub zermalen. Hör zu. Meine Zeichnung stellt die Menge nicht als Asyl des Verbrechens, sondern als das, der den Maler, den Künstler überhaupt, flehenden Liebe dar. Sie handelt von der Funktion der Menge. Nicht im Dasein des Bürgers, sondern in denen des Erotikers. Lass mich die Zeichnung noch einmal sehen. Auf den ersten Blick allerdings scheint mir diese Funktion negativ. Wenn man jedoch genauer hinsieht, erkennt man, sie ist es nicht. Die Erscheinung, welche fasziniert, weit entfernt sich dem Erotiker in der Menge zu entziehen. Nur zu entziehen, wird ihm durch diese Menge sozusagen zugetragen. Absolut richtig. Das ist auch meine Meinung. Ich glaube, ich kann dieses Gefühl auch auf dem Klavier entwickeln. Es lässt sich auch als Musik ausdrücken. Hör mal zu. Ich möchte damit sagen, die Liebe dessen, der auf dem Bild in der Menge flaniert, die Menge des Stadtmenschen überhaupt, entwickelt das Entzücken. Sie ist eine Liebe, nicht sowohl auf den ersten, als vielmehr auf den letzten Blick. Dieses düster, zerfahrene Licht, du hast vollkommen hineingetroffen in das Bild. Auch mit dem, was du auf dem Klavier entwickelt hast. Der Mann, vielleicht landet er in einem Kaufhaus, in einem vielstöckigen Kaufhaus. Und er wird... Peter? Peter, was ist los? Peter, was hat er denn? Peter! Peter! Sie Peter! Wissen, ich glaube, Sie setzen einen Gage ein. Wer? Die anderen. Peter mit schon. Randolph! Die Tür geht nicht mehr auf. Sie haben die Tür blockiert. Cosmas, hörst du mich? Cosmas, mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Cosmas! Wir nehmen am besten des Rosenfels. In der Reihenfolge, in der sie das Gas erreicht hat. Ja. Cosmas, hast du die Gaszufuhr gestoppt? Ja. Dann pumpe bitte das Gas hier aus dem Raum und sag uns, wann wir die Masken abnehmen können. Ja, in Ordnung. Geh mal. Dreh Rosenfels mal ein bisschen rum. So? Ja. Und dann den rechten Arm hoch. Gut. Augenblick. Habt ihr gehört, wie wir es unterhalten haben, bevor das Gas eingedrungen ist? Woher haben Sie das? Dieses ganze merkwürdige Gerede über Kunst. Die Funktion der Menge im Dasein des Bürgers und des Erotikers oder so ähnlich. Vielleicht bekommen Sie das ja auch von Ihrer Stimme zugeflüstert. Frederik, kümmere dich mal um Sergio. Damit er auch versorgt ist, wenn er aufwacht. Das Gas ist abgepumpt. So, Georg. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass deine Hypothese richtig ist. Ja, warten wir's ab. Hm? Hier, Sergio. Komm. Lass aufwachen. Lass ihn ruhig noch ein wenig liegen. Jetzt kommt es auf die Minute nicht an. Was gibt's denn? Sind wir schon so weit schon da? Nein, aber du bist schon fast ganz da. Oh. Was ist denn los? Wir haben euch für kurze Zeit eingeschläfert. Erinnerst du dich nicht? Was? Ach ja, ich bin zur Tür gelaufen. Dann habe ich Cosmas gesagt, dass er aufmachen soll, aber... War ich schon weg, oder? Ja, Nikotin VX. Wirkt ganz schnell. Ja, aber warum habt ihr das gemacht? Weil wir auf euch noch nicht verzichten wollten. Für die Umwandlung und für die Landung werdet ihr noch gebraucht. Wenn dann Dodona so schön ist, wie die Sonnen es gezeigt haben, könnt ihr immer noch eine Künstlerkolonie aufmachen. Aber erst müssen wir mal da sein. Dodona. Erinnerst du dich nicht? Doch. Unser Zielplanet, ne? Wir werden bald da sein. Ja, natürlich. Es ist nur... Ja. Es ist wie wenn ich was geträumt hätte, als ich bewusstlos war von irgendwelchen Bildern, Zeichnungen oder so. Das hast du nicht geträumt. Randolph wacht jetzt auch auf, ne? Randolph? Alles in Ordnung? Was? Nein, ich bin auch ziemlich müde. Wie steht's mit Rosenfels? Ich glaube, er ist auch gleich so weit. Hallo, Peter, wach auf, dann sind wir wieder komplett. Ne, was ist los? Nur die Ruhe, Peter. Bleib noch ein wenig liegen. Was war mit den Bildern? Du hast Bilder gemalt und Zeichnungen gemacht, erinnerst du dich nicht? Was, ich? Ich habe noch nie in meinem Leben gemalt. Doch, du hast in den ganzen letzten Tagen nichts anderes gemacht. Immerzu nur gemalt, gezeichnet und dann über die Aufgaben des Malers Vorträge gehalten. Ich? Ja, ihr alle drei. Ihr habt euch nur noch als Künstler betätigt. Du hast gemalt, Randolph hat Fabeln und Aphorismen geschrieben und Peter wollte unbedingt Pianist sein. Weil wir keinen Flügel dabei haben, hat er seine Konzerte auf den Terminal gegeben. Und Cosmas musste ihm die Klaviersimulation liefern. Ja, aber wieso? Es war diese Stimme. Eine Stimme, die euch gesagt hat, was ihr tun sollt. Ihr konntet ihr nicht widerstehen. Habt alles gemacht, was sie gesagt hat. Die Stimme? Ja. Ja, jetzt erinnere ich mich irgendwie an der Stimme, die in meinem Kopf war. Und jetzt? Georg hat ein Experiment gemacht und herausgefunden, dass man die Stimme hört, wenn man sehr sensibel ist. Weil wir euch wenigstens bei der Umwandlung und bei der Landung noch brauchen, haben wir euch ein Mittel gespritzt, das diese Überempfindlichkeit dämpft. Ihr wolltet das Mittel aber nicht nehmen, deshalb die Sache mit dem Gas. Ja? Ach so. Und vorher diese Geschichten. Tiergeschichten. Ich habe Geschichten aufgeschrieben? Ja. Du kannst sie dir vorspielen lassen. Cosmas hat sie, glaube ich, alle gespeichert. Nein. Vorerst habe ich keinen Bedarf. Später vielleicht mal. Da verrückt. Mein Gedächtnis ist wie eine Milchglasscheibe. Lauter verwischte, unklare Erinnerungen. Wie kommt das? Woher ist denn diese Stimme gekommen? Das wissen wir noch nicht. Cosmas hat die gesamte Literatur umgegraben. Es gibt überhaupt keine Hinweise auf sowas. Es kann sein, dass am Sprengpunkt, dass die Randimpulse irgendetwas im Gehirn verändert haben. Aber diese Theorie, wir sind doch abgeschirmt gewesen. Und die Raumkomprimierung hat uns ja überhaupt nicht berühren können. Ja. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Wir haben uns überlegt, dass es das Beste ist, wenn wir Cosmas so programmieren, dass er die Landung auch allein durchführen kann. Ist Ihnen das von der Zeit her noch möglich? Und wenn wir alle zusammen rangehen, ist es kein großes Problem, glaube ich. Move Alpha. Werte auf Schirm 4. Das sehe ich. Moment. Jetzt Zeile 7 und ja, 7, Zeile 79 3, zeigen 9, Übergang 5, zu Normalraum. Übergang weiter stabilisieren. Kappa, Kontrollen über Programmteilnummer 87. Verschiebung auf 7, 3, das ist Cosmas. 2, wir haben die Werte. 7. Verschiebung wir stehen auf Schirm 1 nach 19. So, ja. Anstieg der Dichte 7, des Personenausbruchs mit Messung Phi nach Sonnenstand. In die Achsenvibration stabilisieren. Stabilisierung der Achsenvibration ist erst möglich, wenn Ruf Alpha abgeschlossen ist. Z-4. Wegen Raumkapillareffekte. Nehmen wir in diesem Fall Midos. Ach so, ja, habe ich gesehen. Das Komplexprogramm für die Bosonentelemetrie. Übersicht, Kapillarität nach Move-Änderung. Übersicht wird erstellt und in Alpha-Minus-Gespeicher ist die Drehung der Achse auf 1. Stell dich nicht so an, du weißt ja, was ich meine. Also ne Motor. Ich mir davon mal eben eine Simulation. Was ergibt die Bosonentelemetrie in der Simulation? Die Bestimmung ist erst nach der Festlegung der diametralen im angenommenen Sprengbereich. Das Programm dafür ist noch nicht ausgearbeitet. Sieht ja nicht schlecht aus. Ich krieg das im Augenblick nicht mehr hin. Die Achsendrehung ist fast ganz in Ordnung. Jetzt erstmal eine Pause. Es fehlt nur noch der Solitär. Geh inzwischen die letzten 20 Schritte nochmal zur Kontrolle durch. Ja, richtig. Das soll mal Sergio machen. Sergio? Ja? Machst du den Solitärabgleich für den äußeren Radianten in A2? Die Werte für die Berechnung Kappa liegen auf Verschiebung μ². Gib mir es auf Logo 83 und leg eine Warteschleife dazu. Geht das mit Extrem 15? Augenblick. Nein, nimm 17. In Ordnung. Kommt. Warum haben Sie Cosmas dieses Programm für die Umwandlung und die Landung nicht gleich mit draufgesetzt als Reserve? Das war doch überhaupt nicht schwierig. Und was wir hier geschafft haben, das machen doch die Meisterprogrammierer zu Hause in 3-4 Stunden. Na, da haben Georgs Kollegen mitgemischt. Die Psychologen wollten wohl, dass wir uns nicht allzu nutzlos vorkommen. Was meinst du, Georg? Ist doch so, oder? Ich bin nicht informiert worden. Aber möglich ist es. Ja, siehst du. Jetzt lehnen wir uns jedenfalls beruhigt zurück. Cosmas macht das jetzt alles ganz alleine. Und wir können uns freuen auf unsere Landung im Paradies. Oh. Die Sonne, der Strand, überall Hawaii. Ah, Leute, Mensch, Leute, das wird der längste Urlaub unseres Lebens. Fehlt bloß das Hotel. Das müssen wir noch selber bauen. Und wenn die Sonden nicht richtig geguckt haben, kommen gleich am ersten Tag 20 Ungeheuer aus dem Palmenwald und fragen uns auf. Das sind die Abenteuer, Mann. Dann wird der Urlaub wenigstens nicht langweilig. Ja, die Mädchen, die werden uns fehlen. Bis die Hauptgruppe nachkommt, werden wir ganz schön dumm gucken. Und ich habe gleich zwei davon kennengelernt. Nicht schlecht. Martina, Sophie. Martina, Sophie, hör doch auf. Warum sind die beide jetzt nicht hier? Dafür hätten sie Georg doch zu Hause lassen können. Was meinst du, Georg? Eine Frau ersetzt doch jeden kybernetischen Psychologen, oder? Wie? Naja, du hättest deine zwei Privatpsychologen. Wie stehen wir da? Ihr seid doch alle so gesund, dass ihr sowas überhaupt nicht braucht. Ihr könnt dann ruhig warten, bis die euch zugeteilten Freundinnen mit der Hauptgruppe nachkommen. Die sind scharf auf euch programmiert, passen ganz genau zu euren Genen. Na, damit die Kinder auch garantiert ganz gesunde Racker werden. Was wollt ihr mehr, seid zufrieden. Aber ich... Ohne Frauen bin ich überhaupt nichts wert. Ja, das war's doch. Bleib immer zu nur ein trockener Wissenschaftler. Georg, kann ich dich mal sprechen? Ah, Frederik, setz dich. Wir reden gerade von den Frauen. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja, gut, ich komme mit. Ja, Georg. Ich war in letzter Zeit ziemlich nervös. Zuerst habe ich gedacht, dass es das Programmieren ist. Ich bin das nicht mehr gewöhnt gewesen. Aber jetzt, ich habe das Gefühl, dass ich, wie soll ich sagen, ich habe plötzlich Angst, dass die Stimme, diese Stimme, die Columbus, Eckstein und Rosenfels gehört haben, dass diese Stimme irgendwo auf mich wartet und hier richtig auflauert. Hast du sie gehört? Nein, aber ich habe das Gefühl, als wenn ich sie hören könnte. Ich glaube, wenn ich wollte, wenn ich mich richtig konzentrieren würde, dann könnte ich sie hören. Ja, wenn es dich beruhigt. Kannst du natürlich eine Dosis Xenotin nehmen. Dann verschwindet dieses Gefühl vermutlich. Weißt du, Georg, ich habe nur überlegt... Was? Was hast du überlegt? Ich habe das Xenotin bis jetzt nicht gebraucht. Wenn ich es jetzt nehmen muss, dann bedeutet das, dass die Intensität, die Macht der Stimme zunimmt. Wir wissen ja noch gar nicht, ob du die Stimme hören würdest. Kann sein, dass du von deiner Arbeit mit Cosmas so gestresst bist, dass das ein unbegründeter Zustand ist. Nervöse Angst. Und selbst wenn, Cosmas schafft die Landung jetzt auch allein. Ich möchte trotzdem, dass du mir das Xenotin spritzt jetzt gleich. Es ist vielleicht besser, wenn es die anderen nicht wissen. Na gut, wenn es dich beruhigt... Gehen wir rüber ins Labor. Ja, gut. Warte. Warum? Warte noch. Was ist denn, Frederik? Ja, ich höre sie. Die Stimme? Ja, sie sagt, dass ich es kann, wenn ich es nur will. Die Töne, Musik. Aufschreiben und festhalten. Ich werde die Töne aufschreiben. Ich werde komponieren. Komm, Frederik, komm, du brauchst das Xenotin. Lass uns gehen. Nein. Ich brauche nichts. Ich höre sie. Ich werde sie weiterhören. Es ist wichtig, dass ich sie höre. Sie sagt mir, was ich tun muss. Ich höre Musik. Musik, die von weit her kommt. Von weit her. Cosmas, ich brauche Xenotin. Ich muss die Dosis erhöhen. Wie viel hat Robert Meyers vorhin genommen? Ungefähr 8 Milligramm. Das geht nicht. Das ist die 20-fache Normaldosis. Xenotin wird schon bei einer zehnfachen Überdosis toxisch. Und? Was schlägst du vor? Sollen wir jetzt alle verrückt werden, diese Stimme hören? Wir haben Larkin in seine Kabine gebracht. Er redet nur noch von seiner Musik. Soll ich wieder anfangen, Gedichte zu schreiben? Die erste Raumexpedition, die sich die Gesetze der Veränderungstheorie zunutze macht. Ein Planet erkundet von Sonden, 273 Lichtjahre von der Erde entfernt. Und die Mitglieder dieser Expedition werden von einer unerklärlichen Geisteskrankheit befallen, hören eine Stimme, die ihnen sagt, sie sollen schreiben, Klavier spielen, komponieren, malen. Wir können nicht darauf warten, bis die Stimme uns alle in der Gewalt hat. Ich werde es mit den anderen besprechen. Mach aber bitte in der Zwischenzeit doch noch 100 Milligramm. Gebrauchsfertige Lösung für alle Fälle. Freunde, Ruhe bitte. Wir sind hier, um zu hören, was Frederik uns vorstellen will. Er hat ein Musikstück für Flöte komponiert. Musikstück, ich sage dir, er kommt bei dir. Uns bedanken, hat es möglich gemacht, dass wir dieses Stück jetzt hören. Oh. Bitte, Frederik, wir sind alle sehr gespannt. Ich auch. Bitte, lass mich schon hören. Ja. Genau 48 Stunden beginnt die Umwandlung. Ich habe mit Kosmas gesprochen. Es gibt keine Probleme. Aber warum regst du dich denn auf, Georg? Komm, setz dich und hör dir an, was Frederik komponiert hat. Ja, was machen wir, wenn wir da sind? Ich meine, vielleicht verschwindet eure Stimme ja mit der Umwandlung, aber... Nein, nein, sie wird nicht verschwinden. Sie hat uns gesagt, dass sie bei uns bleiben wird. Gut. Und was machen wir dann auf Dodona? In der Sonne liegen, Bilder malen, komponieren? Ja, ja, warum nicht? Hoffen, dass uns die Bananen in den Mund reinwachsen? Toll. Wer macht die Arbeit? Du machst dir zu viele Sorgen, Georg. Ja. Wir werden arbeiten. Wir werden unsere Häuser bauen, den Kontakt zur Erde herstellen, damit die Hauptgruppe nachkommen kann. Die Stimme hat uns alles genau erklärt. Die Stimme hat alles gesagt. Ein Planet nur für die Kunst werden. Niemand wird sich nach der Erde sehen. Die alte Keiner Erde. Wird zurück wollen. Ja, wir warum werden auch? Warten und es werden immer mehr in unser Paradies kommen. Alle werden sie die Stimme hören. Noch bevor sie auf Dodona gelandet sind. Mitten im Raum. Unendlich weit von der Erde entfernt werden wir Werke schaffen, die absolut sein werden. Niemand wird uns zwingen, Kompromisse zu machen. Nein, nie mehr Kompromisse. Was ist schlimm an dem, was wir auf Dodona tun werden? Dass wir keine Fabriken bauen, dass wir nicht nach Erz graben werden, weil wir die Zeit nutzen, um auf die Stimme zu hören und nach ihren Anweisen Kunstwerke schaffen. Kunst, Kunst! Ist das eine Katastrophe? Sehr gut, Sergio. Wir haben eine Aufgabe. Auf der Erde wartet man auf das, was wir abbauen. Die Rohstoffe werden gebraucht. Habt ihr das vergessen? Lass sie warten. Ja, lass sie warten. Zieh mir bitte die Spritze auf, Kosmas. 14 Milligramm. Du vergiftest dich, Georg. Ja, ja, ich weiß. Aber wenn die Chance besteht, kann sein, dass ich nach der Landung etwas tun kann. Eine Meldung zur Erde wenigstens, damit sie die Hauptgruppe nicht schicken. Oder sich überlegen, wie sie die Leute vor diese Stimme schützen können. Wir haben noch 1,5 Tage. Du bist sehr schwach. Wenn du weiter solche Dosen Xenotin spritzt, kann es sein, dass du nicht einmal mehr die Umwandlung erlebst. Ja, gut. Ist gut. Ich sehe den Raum. Wir sind nicht im Raum. Kein Raum, keine Zeit, gar nichts ist um uns her. Nur wir sind da. Und unser Häuschen, das uns beschützt. Unser Häuschen hat aber kein Fenster und keine Luke, weil es kein draußen gibt. Hast du das vergessen? Morgen, nach der Umwandlung, kannst du wieder die Sternlein sehen. Ich sage euch, ich sehe alles auch ohne Luke. Ich brauche bloß die Augen zu schließen. Dann sehe ich alles. Ja, es ist grau. Grau wie eine Schieferschicht. Wie eine graue Felswand. Nur in Bewegung. Der Raum ist schwarz und die Zeit ist weiß. Beide mischen sich fortwährend. Und es entsteht dieses großartige, dieses unglaublich großartige Grau. Es ist zum Greifen nah. Die Theorie sagt, dass es außerhalb des Überschwerens... die Theorie weiß gar nichts. Was haben wir gewusst, als wir noch Theoretiker waren? Nichts, überhaupt nichts. Haben wir vielleicht gewusst, dass es die Kunst gibt? Haben wir etwas von der Stimme gewusst, die uns sagt, was wir als Künstler tun müssen? Peter hat recht. Das, was wir wissen können, sagt uns die Stimme, zu der jeder seinen eigenen Zugang hat. Wenn Peter uns sagt, dass wir von einem grauen Raum umgeben sind, dann ist dieser Raum oder dieser Nichtraum grau. Denn Peter ist ein Künstler und also sieht er, was ist. Mein Gott, Georg, wie siehst du denn aus? Nimmst du noch immer dieses Zeug? Ja, ich werde es weiternehmen. Kann sein, dass ich draufgehe, aber es ist besser als ihr. Hockt da rum, seid verrückt. Die Stimme, die Kunst, die Künstler. Sag mal, Columbus. Sag mal, hältst du dich für ein Genie, Columbus? Für einen großen Künstler? Nein, ich halte mich nicht für ein Genie. Nur ich bin eins. Ah, du bist eines. Ja, ich kann nichts dafür. Wir können alle nichts dafür. Es ist die Stimme, die wir hören. Sie macht uns zu dem, was wir sind. Unser Genie schreibt dir Geschichten und Sprüche. Wie war das? Wenn der Bock zum Gärtner gemacht wird, dann leiden darunter die Blumen. Fünf Kerle. Techniker, Ingenieure, die rumhocken und über ihre Kunst quatschen. Die Theoretiker verstehen nichts, Georg. Wir haben eben darüber gesprochen. Sie stehen wie du da, sehen uns an, halten uns für verrückt. Gut, sollen sie uns für verrückt halten. Weißt du, was wir als Künstler tun, wenn sie uns für verrückt halten? Wir lachen. Ja, wir, die Künstler, wir lachen nur, weil wir wissen, sicher wissen, was wir tun müssen. Die Künstler lachen. Ich lache, Columbus. Über euch. Weil ihr Idioten seid. Idioten, jawohl. Ihr seid ausgefallen, versteht ihr? Knacks in der Birne, Peng. Knacks in der Birne. Hallo, liebe Künstler, sagt die Stimme. Und schon sind da lauter Verrückte. Wisst ihr was? Ich gehe. Ich gehe, damit ihr eure Künstlergespräche führen könnt. Idioten. Idioten. Einen Verdacht, Cosmas. Was für einen Verdacht? Ein Verdacht, der dich betrifft. Mich? Aha. Und was sagt der Verdacht? Diese Stimme. Ich glaube, diese Stimme kommt von dir. Du willst uns beherrschen. Wir haben uns einen Computer eingebaut, der herrschsüchtig, machtgierig ist. Und du hast einen Weg gefunden, diese Stimme in die Köpfe zu schicken. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber du schickst die Stimme. Aus starken, vernünftigen Männern werden Künstler, die sich für nichts mehr interessieren, nur noch für ihre Werke. Das ist dir gerade recht. Weil du dann bestimmen kannst, was getan wird. Habe ich recht, Cosmas? Nein. Ich kann die Stimme nicht hören, weil ich nicht eure Art von Gehirn habe. Ich kann sie schon gar nicht produzieren und in eure Köpfe transportieren. Du lügst, Cosmas. Habe gar nicht gewusst, dass du lügen kannst. Aber vielleicht lügst du auch nicht. Vielleicht gibt es einen Teil von dir, von dem du gar nichts weißt. Irgendwo so ein kleiner, geheimer Chip ganz weit hinten. Du spürst gar nicht, wie er neben dir herarbeitet. Nein, Georg. Du weißt, dass Computer kein Unterbewusstsein haben. Wir wissen, was wir wissen. Und wir sagen, was wir wissen. Wir lügen nicht. Ja, das nimmt man an und das sagen alle, aber woher wissen wir, ob das stimmt? Ihr seid so kompliziert geworden. Es ist vielleicht doch alles anders, als die Hersteller glauben. Ich weiß im Augenblick nicht, wie ich dir beweisen kann, dass du nicht recht hast. Es gibt viele Möglichkeiten. So viele Möglichkeiten. Das Xynotin zum Beispiel. Wenn es gar nicht giftig ist. Wenn du nur etwas dazu mischt, um uns dazu zu bringen, dass wir es nicht mehr nehmen, damit du uns weiter in der Hand hast. Viele Möglichkeiten. Viele. Wir wissen, was wir wissen. Und wir sagen, was wir wissen. Wir wissen, was wir wissen. Und wir sagen, was wir wissen. Georg. Nein. Es hat keinen Sinn, Georg. Wer? Wo bist du? Hier. Ich lebe in dem Raum, den es nicht gibt. Ich lebe immer schon auf dich. Ich warte auf dich, Georg Petrovich. Auf dich. Auf geh weg, dich. Bitte. Bitte geh doch weg. Kosmas, hörst du? Mach diese Stimme weg, bitte. Welche Stimme? Ich höre nichts. Die Dichtungen, Georg. Alles wartet auf dich. Auf. Die Gedichte, die in dir sind, Georg. Sie schreib, schreib. Ich will das nicht. Es gibt dich nicht. Ich fürchte, ich kann dir nicht helfen, Georg. Ich bin verrückt. Du machst mich verrückt. Verrückt. Es gibt mich, Georg. Es gibt dich, mich. Dich gibt es. Es, dich, mich. Georg, kannst du mich verstehen? Was ist? Ich leite jetzt die Umwandlung ein. In Ordnung, Kosmas. Alles in Ordnung, Herr. Dodona, die Sonne, ein unendlicher weißer Strand. Und die Quelle, hörst du sie, Georg? Hör hinzu, Georg, hör der Quelle zu. Höre, was dir die Quelle sagt, die Zeilen. Kosmas, kannst du mir zuhören? Ich brauche im Augenblick sehr viel Kapazität für die Umwandlung. Aber es geht wohl. Ja. Kosmas, ich kann nicht mehr. Vielleicht, dass ich jetzt sterbe. Ich weiß nicht. Ich höre diese Stimme. Sie ist stärker als ich. Wenn wir alle das nicht überleben, es kann sein, dass wir es nicht überleben. Wenn wir gelandet sind, berichte alles. Hörst du? Nimm Verbindung zur Erde und berichte. Ihr werdet nicht sterben, Beltanitsch. Ihr werdet auf diesem Planeten landen. Es ist alles in Ordnung. Wenn du dich nicht widersetzt hättest, wärst du jetzt gesund. Warum hast du dieses Mittel, das dich vergiftet, so lange genommen? Ja, wir werden landen. Wir werden landen. Alles in Ordnung. Kosmas, klappt die Umwandlung? Es gibt keine Probleme. Noch ungefähr 7 Minuten, dann sind wir wieder im Normalraum. Ja. Sehr gut. Siehst du, Georg, alles geht gut. Euer Ziel ist sehr schön, wunderschön. Es gehört der Kunst. Hörst du? Ja. Ja, ich höre dir zu. Ich höre dich. Ich bin da. Es ist vorbei. Wir haben es geschafft, glaube ich. Ja, Kosmos ist durch. Wir können zur Beobachtung gehen. Wir können Dodona jetzt sehen. Kommt. Georg. Ja? Die Umwandlung ist beendet. Wir sind im Normalraum. Ja, sehr gut. Möchtest du wissen, wie Dodona aussieht? Wir kreisen im Orbit. Ja, einen Augenblick, noch 4 Zahlen. Es sieht wunderschön aus. Da in der Mitte. Das war der Landeplatz von S8. Die Strände mit dem weißen Sand. Wenn wir dort landen, können wir über Monate einfach im Freien leben. Der Wald ernährt uns. Ich möchte eine Sinfonie schreiben. Dodona. Georg. Wir haben es geschafft. Schau. Ja. Kosmas hat es mir gesagt. Es ist eine schöne Welt, Georg. So blau. Schöner noch als die Erde. Ja. Viel schöner als die Erde. Ich weiß. Sie hat es uns ja gesagt. Wer hat es uns gesagt? Die Kunst. Die Stimme. Hast du sie wieder gehört? Ja. Ich höre sie immer zu. Sie ist bei mir. In jedem Augenblick. Sie ist voller Worte, Zeilen. Und ich schreibe. Ich werde alles schreiben, was sie mir sagt. Seit wann hörst du sie wieder, Georg? Seit der Umwandlung. Sie war stärker als ich. Wie gut, dass sie stärker war als ich. Ich kann es nicht mehr verstehen, aber ich habe geglaubt, dass ich mich gegen sie stellen muss. Warum ich das gedacht habe, ich kann es nicht mehr verstehen. Aber sie ist mir nicht mehr böse. Sie hat wieder mit mir gesprochen. Hat sie dir wieder etwas diktiert? Ja. Und ich verstehe sie. Jedes Wort, das sie sagt. Was ist es? Wieder ein Gedicht? Können wir es hören? Ja, natürlich. Du hast es so aufgeschrieben, Georg. Ja, aber ich weiß nicht, wann wir landen. Wann landen wir, Cosmas? Wir haben das Fenster noch nicht erreicht. In ungefähr einer halben Stunde werde ich den Landevorgang einleiten. Dann haben wir noch Zeit. Kannst du das Gedicht vorlesen, wieder mit dieser anderen Stimme? Das du zuletzt aufgeschrieben hast. Ja. Das Gedicht hatte keine Überschrift. Nein. Ich habe es so vorgelesen, wie es Beltanitsch aufgeschrieben hat. Und es war nicht verständlicher als das erste? Nein, auf keinen Fall. Ja. Wir werden die Einzigen sein, die vernünftig sind. Und wir werden für sie sorgen müssen. Es ist gut, dass Computer wie wir auf einer variablen Bewusstseinsebene angelegt sind. Es wäre nicht auszudenken, wenn ich nicht auf Dialog schalten könnte. Was heißt da, du kannst auf Dialog schalten? Warum schalte ich nicht um? Weil du ich bist. Gut, ich sage wir, damit es keinen Streit gibt. Den wird es zwischen unseren Künstlern geben. Du glaubst, dass sie so bleiben werden? Dass sie auch, wenn wir gelandet sind, die Stimme hören? Wir sind wieder im Normalraum und sie haben sich nicht geändert. Was macht es für einen Unterschied, ob wir ein paar Kilometer über der Planetenoberfläche sind oder nicht? Nein. Ich glaube, sie werden so bleiben. Und die anderen, die nachkommen, werden vermutlich auch als Künstler hier ankommen? Das ist nicht sicher. Nein. Es ist nicht einmal wahrscheinlich. Diese Stimme ist ein irrationales Phänomen. Also lässt sie sich nicht als eine statistische Größe bestimmen. Man kann demnach keine Prognose aufstellen. Richtig. Es kommt einem vernünftigen Wesen wie mir nicht zu, in einem solchen Fall zu spekulieren. Das kommt mir nicht zu. Das wird man nur bestätigen können. Wie steht es mit der Landung? Das weißt du so gut wie ich. Wie war? Alles unter Kontrolle. In 4 Minuten haben wir Bodenkontakt. Was werden die Künstler tun? Sie werden ans Meer gehen und ergriffen schweigen. Aber nicht zu lange. Beltanitsch wird eine Ode an das Meer schreiben. Und Larkin wird seine Symphonie komponieren wollen. Und ich werde für das Abendessen sorgen. Wir werden für das Abendessen sorgen. Ja. Wir, die Künstler, aber lachen. Unter diesem Titel brachten wir ein Hörspiel von Werner Zillig. Unter der Regie von Manfred Brückner sprachen Horst Michael Neuze, Wolfgang Forrester, Hans-Joachim Krietsch, Eva Garg, Bernd Kuschmann, Ulrich von Bock, Christian Brückner und Max Volkert Martens. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks. Eins, zwei, drei, vier. Aufnahme, Aufnahme, Aufnahme. Eins, zwei, drei, vier. Aufnahme, Aufnahme, Aufnahme. An den zuständigen Beamten der Kriminalpolizei. Ich heiße Gregor Thor, bin 37 Jahre alt und von Beruf Konzertpianist. Nach menschlichem Ermessen wird dieses Band nie in Ihre Hände gelangen. Sobald ich heimkehre, werde ich es vernichten. Damit erspare ich Ihnen unnötige Arbeit und meiner Frau, die ich über alles liebe, einen gefährlichen psychischen Schock.